Ja, Hallöchen aber auch und ein donnerndes Hello. Ach nee, das kommt ja erst später im Jahr. Es grüßt euch mit Hand- und Fußkuss euer Norman Batesy Baby mit meinem Fitnessprogramm, damit auch der schwächste Milchbart zum Muskelpaket wird und das Paket dann mit UPS in der Landschaft herumschicken kann, nicht wahr? Wie er bestimmt schon herausgefunden hat, hat er diese abstehenden 10 fleischbelegten Knöchel. Nicht wahr? Ihr wisst, wovon euer Norman Batesy redet, gell? Ja, der Hänsel, der Kollege, der mit dieser Gretel ging, der weiß, wovon ich spreche. Denn er hat einen seiner Fleischknöchel damals schon der ekeligen Hexe bereits vor die warzenbestückte Hakennase gehalten. Genau, ich spreche von den Fingerlein, denselben. Also, da hier genannte Fingerchen so von Wichtigkeit für einige unserer Freunde zu sein scheinen, selbige sind ja für so einiges gut, aber im Wesentlichen zum in der Nase bohren. Also, um's kurz zu machen, nicht die Finger, sondern meine Worte, um's kurz zu machen, eure Finger brauchen Fitness, damit sie nicht verkalken und ihr mit ihnen. In unserem heutigen Fitnesstraining trainieren wir die Beweglichkeit und Unabhängigkeit unserer Finger. Fingerfitness, nicht wahr? Also, bitte Obacht geben und die Lauscher gespitzt, es geht los. Übrigens an der Hammond-Orgel, hier mein Freund Frank, Autobahnausfahrt Bamberg aus dem tiefen Harz und von Beruf Harz 9 Empfänger. Ja, weiß nicht, was das mit Orgelspielen zu tun hat, aber wie auch immer. Frank, sag Hallo. Hallo. Wirf die Orgelpfeifen an, Frank. Hau rein, gell? So, fertig werden, bitte Finger überall rausnehmen, wo sie nicht reingehören, ja? Da. Und Arme nach vorne ausstrecken und der Weitspreiz. Also Finger weit spreizen und spreizen und spreizen, spreizen, spreizen, reizen, spreizen, spreizen, reizen. Ja, so. Genau, Girls, das war der einfache Teil. Und nun den linken Arm nach rechts hinten schwängeln und dabei 3 von den 5 Fingern nach vorne links gespreizt offen lassen und gegen den Uhrzeigersinn rotieren. Rotieren, rotieren, rotieren, rotieren, wie die Tieren. Tieren und roh und Tieren und ja. Und während wir nun den rechten Arm langsam zur Nase führen und dabei die vorderen 2 von den 5 Fingern weit offen halten und mit dem Mittelfinger die Nasenspitze betatschen und betatschen und betatschen und betatschen, Nase betatschen und betatschen und nicht quatschen, nee, sondern betatschen. Und nun rein in die Nase, den Finger, Stopf, Bopf und dabei. Die 2 von den 5 Fingern der rechten Hand zeitlupenartig im Dreieck drehen, nicht wahr? Und rein und raus und dabei darauf achten, dass die 3 Finger der rechten Hand nicht den Boden berühren. Und nun langsam im Kreis drehen und dabei mit dem rechten Auge auf den Finger in der Nase der rechten Hand konzentrieren. Und nicht aus der Nase verlieren, dem Auge verlieren. Ich meine, was meine ich eigentlich? Den Augen verlieren, aus der Nase der Finger fällt oder ähnlich. Und dabei rotieren. Eieiei, nicht so schnell. Uch, nee, aufhören, aufhören, das haut nicht hin, das haut mich um, vergiss den Quatsch, Finger raus aus der Nase, entspannt aufstehen, aufhören, stopp, stopp, Franz, zieh den Stecker raus aus der Orgel und ihr den Finger aus der Nase, raus damit und raus und aus und aus und aus.